Hörverständnisübung Nummer 14. Die Bewerbung. Frau Lieb bewirbt sich aufgrund einer Zeitungsannonce bei einem großen Bekleidungsgeschäft. Sie spricht mit dem Personalchef. Guten Tag. Guten Tag. Herr Foster? Ja? Ja, mein Name ist Ursula Lieb. Freut mich. Ich komme auf Ihre Annonce, die Sie im Stadtanzeiger gehabt haben, und wollte mich bewerben. Ja. Und zwar interessiert mich Ihre Ausschreibung als Verkäuferin. Ja. Ich möchte gerne in der Verkaufsabteilung arbeiten, in Ihrer Verkaufsabteilung. Wo haben Sie bitte früher gearbeitet? Bei Tricolor war ich Einkäuferin. Also schon in der Textilbranche? Ja. Sie sind also nicht hier, branchenfremd. Darf ich Ihnen mal eben meine Unterlagen zeigen? Ich danke Ihnen schön, ja. Mhm. Ja. Und Sie haben dort in der Einkaufsabteilung gearbeitet. Ja. Haben Sie Fachkenntnisse? Ja, ich bin ausgebildet als Schneiderin und habe auch meine Meisterprüfung gemacht. Ja. Und, hier ist es ja. Mhm. Und war dann also 3 Jahre in der als Einkäuferin tätig. Als Einkäuferin waren Sie tätig. Und Sie wollen jetzt also in die Verkaufsabteilung überwechseln, in die Verkaufsbranche sozusagen? Ja, ja. Und warum? Wissen Sie, ich bin verheiratet und habe 2 kleine Kinder und das Einkaufen bedingt ja, dass man also viel reist. Und ich bin einfach viel zu viel von zu Hause weg. Das wäre das Private und außerdem möchte ich eigentlich mehr Kontakt mit den Kunden haben. Sie wollen Kontakt mit den Kunden. Ja. Glauben Sie, dass Sie ein Verkaufsgespräch mit Kunden führen können? Ach ja, ich denke schon. Wissen Sie... Also kontaktarm sind Sie nicht? Nein, ich glaube nicht. Das ist ja schon eine Grundvoraussetzung dafür. Sie haben also noch nie in einer Verkaufsabteilung gearbeitet? Nein, das nicht. Also ich könnte zum Beispiel, ich muss mich natürlich auch erst einarbeiten, ich stelle mir vor, dass ich Verkäuferin anfangen Richtig, würde. So habe ich mir das auch vorgestellt. Da würden wir also vielleicht eine Probezeit ausmachen. Ja. Das ist ja überall so üblich. Würde das dauern? Das würde vielleicht, sagen wir 2 Monate, würde das dauern bei uns. Sie müssten dann vielleicht verschiedene Abteilungen durchlaufen zunächst mal. Und Sie müssen verstehen, dass Sie vielleicht zu Beginn nicht so viel Gehalt kriegen. Sie haben natürlich gute Aufstiegschancen bei uns. Ja? Ja. Wie würde das, mal gesetzt den Fall, ich könnte bei Ihnen wirklich mich einarbeiten und nach der Probezeit... Ja. Da könnten Sie also zur... Würden da die Chancen? Ja, als Chefverkäuferin. Könnten Sie sich einarbeiten, wenn Sie sich bewähren im Verkauf dann später unter Umständen sogar Abteilungsleiterin in einer Abteilung werden? Haben Sie vielleicht eine bestimmte, in welcher Verkaufsabteilung? Naja, das wäre natürlich sehr interessant zu wissen. Ja, also ich würde wahnsinnig gern eine Jugendboutique, also das haben Sie ja in Ihrem Geschäft. Möchten Sie gerne. Ja, das würde mich wahnsinnig interessieren, weil also... Ja, uns auch, doch. Das sind ja die Kunden der Zukunft. Genau. Und die man dann auch wirklich beraten kann, aus Erfahrung, da ich ja Kinder habe, die natürlich noch nicht so groß sind, aber darauf möchte ich hinaus, denn ich möchte das ist natürlich sehr eine langfristige Richtig. Stellung. Ja. Das ist natürlich für uns auch sehr interessant zu wissen, dass Sie eine langfristige Stelle anstreben. Und denn wir sind sehr daran interessiert, Leute bei uns einzustellen, die ich will mal sagen, haustreu sind. Ja, ja, das ist sehr schön. Ja, ja gut. Was haben Sie sich an Gehalt etwa gedacht? Ja, ich weiß schon, dass ich ein bisschen wieder runtergehen muss von meinem... Ja, zunächst mal, zur Probezeit schon. Ja. Während dieser Zeit schon. Also ich kann Ihnen da 1100 brutto bieten. Ja. Im Familienstand. Und Sie könnten sich also bis 1300 brutto, könnten Sie sich hocharbeiten, wie ich Ihnen schon sagte. Wann können Sie denn anfangen, frühestens? Ja, das ist jetzt eine Schwierigkeit. Ich habe sechs Wochen Kündigung. Sechs Wochen Kündigungsfrist. Ich habe nämlich noch nicht gekündigt. Ach, Sie haben, na, das ist natürlich, ja, das ist ein bisschen prekär jetzt. Ist es bei Ihnen dringend? Also ja, es ist schon einigermaßen dringend. Ich würde schon sagen, also können Sie nicht mit Ihrem... Ja, also es ist so, ich bin mit meinem Chef sehr gut. Und immerhin... Na ja, das spricht für Sie. Das spricht für Sie, ja. Ich könnte mit ihm sprechen und das wäre eben einfach eine Übereinkunft. Ja, ich kann mit ihm sprechen. Ja, versuchen Sie es doch mal. Das wäre... Was wäre denn, wann, also wie lange könnten Sie diese Zeit ausdehnen, bis Sie jetzt also eine neue Kraft in diesem Fall Sie mal, also hoffentlich wir haben nicht jetzt, einstellen müssten? Das ist jetzt der fünfte. Ich würde schon sagen, also wenn Sie zum nächsten ersten anfangen könnten. Also, das also sind, vielleicht gut wenn. Drei Wochen. Drei Wochen, das ist ja. schon, naja. Ja, ich werde es versuchen. Darf ich Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, aber selbstverständlich morgen gern. Morgen gegen Abend? Ja, kurz vor Geschäftsschluss, ja, gern. Nicht? Selbstverständlich, rufen Sie mich mit an. Mit meinem Chef? Darf ich mal bitte Ihre Nummer haben? Ach ja, die steht ja auf der Annonce. Na, selbstverständlich. Das ist ja nicht nötig. Gut, also vielen Dank, Herr Forster. Ja, keine Ursache. Ich würde mich sehr freuen. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.